Auch die beiden voranschreitenden Paare waren in lebhaftem Gespräch. An dem schon in Dämmerung liegenden östlichen Horizont stiegen die Fabrikschornsteine von Spindlersfelde vor ihnen auf und die Rauchfahnen zogen in langsamem Zuge durch die Luft. »Was ist das?« fragte die Baronin sich an Woldemar wendend. »Das ist Spindlersfelde.« »Kenn ich nicht. Doch vielleicht, gnädigste Frau, wenn Sie hören, dass in eben diesem Spindlersfelde der für die weibliche Welt so wichtige Spindler seine geheimnisvollen Künste treibt. Besser noch seine verschwiegenen, denn unsere Damen bekennen sich nicht gern dazu.« »So der. Ja, dieser unser Wohltäter, den wir, Sie haben ganz recht, in unserem Undank so gern unterschlagen. Aber dies Unterschlagen hat doch auch wieder sein Verzeihliches. Wir tun jetzt leider so vieles, was wir nach einer alten Anschauung eigentlich nicht tun sollten. Es ist, meine ich, nicht passend, auf einem Pferdebahnperron zu stehen zwischen einem Schaffner und einer Kiepenfrau. Und es ist noch weniger passend, in einem 50-Pfennig-Bazar allerhand Einkäufe zu machen und an der sich dabei aufdrängenden Frage, wodurch ermöglichen sich diese Preise, still vorbeizugehen. Unser Freund in Spindlersfelde da drüben degradiert uns vielleicht auch durch das, was er so hilfreich für uns tut. Armgard, wie denken Sie darüber? Ganz wie Sie, Baronin. Und Melusine? Diese gab kopfschüttelnd die Frage weiter und drang darauf, dass die beiden älteren Herren, die mittlerweile herangekommen waren, den Ausschlag geben sollten. Aber der alte Graf wollte davon nichts wissen. Das sind Doktorfragen. Auf derlei Dinge lasse ich mich nicht ein. Ich schlage vor, wir machen lieber kehrt und suchen uns im Eierhäuschen einen hübschen Platz, von dem aus wir das Leben auf dem Fluss beobachten und hoffentlich auch den Sonnenuntergang gut sehen können. Ziemlich um dieselbe Stunde, wo die Barbyschen und Berchtesgadenschen Herrschaften ihren Spaziergang auf Spindlersfelde zumachten, erschien unser Freund Mr. Robinson von seinem Stallgebäude her in Front der Lennestraße, sah erst gewohnheitsmäßig nach dem Wetter und ging dann quer durch den Tiergarten auf das Kronprinzenufer zu, wo die Immes ihn bereits erwarteten. Frau Imme, die wie die meisten kinderlosen Frauen und Frauen mit Sapeurbartmännern sind fast immer kinderlos, einen großen Wirtschafts- und Sauberkeitssinn hatte, hatte zu Mr. Robinsons Empfang alles in die schönste Ordnung gebracht, umso mehr, als sie wusste, dass ihr Gast als ein verwöhnter Engländer immer der Neigung nachgab, alles Deutsche, wenn auch nur andeutungsweise, zu bemängeln. Es lag ihr daran, ihn fühlen zu lassen, dass man's hier auch verstehe. So war denn von ihr nicht bloß eine wundervolle Kaffeeserviette, sondern auch eine silberne Zuckerdose mit Streuselkuchentellern links und rechts aufgestellt worden. Frau Imme konnte das alles und noch mehr infolge der bevorzugten Stellung, die sie von langer Zeit her bei den Barbies einnahm, zu denen sie schon als 15-jähriges junges Ding gekommen und in deren Dienst sie bis zu ihrer Verheiratung geblieben war. Auch jetzt noch hingen beide Damen an ihr. Und mit Hilfe Lizis, die so diskret sie war, doch gerne plauderte, war Frau Imme jederzeit über alles unterrichtet, was im Vorderhause vorging. Dass der Rittmeister sich für die Damen interessierte, wusste sie natürlich wie jeder andere. Nur nicht, auch darin wie jeder andere, für welche. Ja, für welche. Das war die große Frage, selbst für Mr. Robinson, der regelmäßig, wenn er die Imme sah, sich danach erkundigte. Dazu kam es denn auch heute wieder, und zwar sehr bald nach seinem Eintreffen. Eine große Familientasse mit einem in Front eines Tempels den Bogen spannenden Amor war vor ihn hingestellt worden. Und als er dem Streuselkuchen, für den er eine so große Vorliebe hatte, dass er regelmäßig erklärte, sowas gäb's in den Vereinigten drei Königreichen nicht, als er dem Streuselkuchen liebevoll und doch auch wieder maßvoll zugesprochen hatte, betrachtete er das Bild auf der großen Tasse, zeigte, was bei seiner Augenbeschaffenheit etwas Komisches hatte, schelmisch lächelnd, auf den Bogen spannenden Amor und sagte, »Hier hinten ein Tempel und hier vorn ein Lorbeerbusch, and here this little fellow with his arrow. Ich möchte mir die Frage gestatten, Sie sind eine so kluge Frau, Frau Imme, wird er den Pfeil fliegen lassen oder nicht? Und wenn er den Pfeil fliegen lässt, ist es die Priesterin, die hier neben dem Lorbeer steht, oder ist es eine andere?« »Tja, Mr. Robinson«, sagte Frau Imme, »darauf ist schwer zu antworten, denn erstens wissen wir nicht, was er überhaupt vorhat. Und dann wissen wir auch nicht, wer ist die Priesterin? Ist die Comtesse die Priesterin oder ist die Gräfin die Priesterin? Ich glaube, wer schon verheiratet war, kann wohl eigentlich nicht Priesterin sein. Ach, sagte Imme, indem sich der naturwüchsige Mecklenburger regte, sein kann alles, über sowas wächst Gras. Ich glaube, es ist die Gräfin. Robinson nickte, glaube ich auch. And what's the reason, dear Mrs. Imme? Weil Wittip vor Jungfrau geht. Ich weiß wohl, es ist immer viel die Rede von Virginity, aber Widow ist mehr als Virgin. Frau Imme, die nur halb verstanden hatte, verstand doch genug, um zu kichern, was sie übrigens sittsam mit der Bemerkung begleitete, sie habe sowas von Mr. Robinson nicht geglaubt. Robinson nahm es als Huldigung und trat, nachdem er sich mit Erlaubnis der Lady ein kurzes Pfeifchen mit türkischem Tabak angesteckt hatte, an ein Fensterchen, in dessen mit einer kleinen Laubsäge gemachten Blumenkasten rote Verbenen blühten, und sagte, während er auf den Hof mit seinen drei Akazienbäumen herunterblickte, »Where is denn der hübsche Junge da, der mit seinem Hub spielt? Hier sagen Sie Reifen.« »Das ist ja Hartwigs Rudolf«, sagte Frau Imme. »Ja, der Junge hat viel Schick, und wie er da mit dem Reifen spielt und die Hedwig immer hinter ihm her, wiewohl sie doch beinahe seine Mutter sein könnte. Na, ich freue mich immer, wenn ich ausgelassene Menschen sehe, und wenn Hartwig kommt, ich wundere mich bloß, dass er noch nicht da ist, dann können Sie ihm ja sagen, wie hübsch Sie die verwöhnte kleine Range finden. Das wird ihn freuen, er ist furchtbar eitel. Alle Portiersleute sind eitel. Aber das muss wahr sein, er ist ein reizender Junge.« Während sie noch so sprachen, erschien Hartwig, auf den Imme, skatdurstig, schon seit einer Viertelstunde gewartet hatte, und keine drei Minuten mehr, so war auch Hedwig da, die sich bis kurz vorher mit ihrem kleinen Cousin Rudolf in dem Hof unten abgeäschert hatte. Beide wurden mit gleicher Herzlichkeit empfangen. Hartwig, weil nach seinem Erscheinen die Skatpartie beginnen konnte, Hedwig, weil Frau Imme nun gute Gesellschaft hatte. Denn Hedwig konnte wundervoll erzählen und brachte jedes Mal Neuigkeiten mit. Sie mochte 24 sein, war immer sehr sauber gekleidet und von heiter, übermütigem Gesichtsausdruck. Dazu krauses, kastanienbraunes Haar. Es traf sich, dass sie mal wieder außer Dienst war. »Nun, das ist recht, Hedwig, dass du kommst«, sagte Frau Imme. »Rudolfen habe ich eben erst gefragt, wo du geblieben wärst, denn ich habe dich ja mit ihm spielen sehen, aber solch Junge weiß nie was. Der denkt bloß immer an sich und ob er sein Stück Kuchen kriegt. Na, wenn er kommt, er soll's haben. Robinson isst immer so wenig, wiewohl er den Streusel ungeheuer gern mag. Aber so sind die Engländer, sie sind nicht so zugreifsch. Und dann geniert sich mein Imme auch und die Hälfte bleibt übrig. Na, jedenfalls ist es nett, dass du wieder da bist. Ich hab dich ja seit dem letzten Dienst noch gar nicht ordentlich gesehen. Es war ja wohl eine Hofrätin, die kenne ich. Aber es gibt auch gute. Wie war er denn?« »Mit ihm ging es. Deine krausen Haare werden wohl wieder schuld sein. Die können manche nicht vertragen. Und wenn dann die Frau was merkt, dann ist es vorbei.« »Nein, so war's nicht. Er war ein sehr anständiger Mann, beinahe zu sehr.« »Aber Kind, wie kannst du nur sowas sagen? Wie kann einer zu anständig sein?« »Ja, Frau Imme, wenn einer einen gar nicht ansieht, das ist einem auch nicht recht.« »Ach, Hedwig, was du da bloß so rätst. Und wenn ich nicht wüsste, dass du gar nicht so bist. Aber was war es denn?« »Ja, Frau Imme, was soll ich sagen, was es war? Es ist ja immer wieder dasselbe. Die Herrschaften können einen nicht richtig unterbringen. Oder wollen auch nicht. Immer wieder die Schlafstelle. Oder wie manche hier sagen, die Schlafgelegenheit.« »Aber Kind, wie denn? Du musst doch eine Gelegenheit zum Schlafen haben.« »Gewiss, Frau Imme, und eine Gelegenheit, so denkt man immer, ist eine Gelegenheit. Aber gerade die, die hat man nicht. Man ist müde zum Umfallen und kann doch nicht schlafen.« »Verstehe ich nicht.« »Ja, Frau Imme, das macht, weil Sie von Kindesbeinen an immer bei so guten Herrschaften waren. Und mit Lizzi ist es jetzt wieder ebenso. Die hat's auch gut und ist, wie wenn sie mit dazugehörte. Meine Tante Hartwig erzählt mir immer davon. Und einmal habe ich es auch so gut getroffen, aber bloß das eine Mal. Sonst fehlt eben immer die Schlafgelegenheit.« Frau Imme lachte. »Ja, Sie lachen drüber, Frau Imme. Das ist aber nicht recht, dass Sie lachen. Glauben Sie mir, es ist eigentlich zum Weinen. Mitunter habe ich auch schon geweint. Als ich nach Berlin kam, da gab's ja noch die Hängeböden.« Kenne ich. Das heißt, ich habe davon gehört.« »Ja, wenn man davon gehört hat, das ist nicht viel. Man muss sie richtig kennenlernen. Immer sind sie in der Küche, mitunter dicht am Herd oder auch gerade gegenüber. und dann steigt man auf eine Leiter. Und wenn man müde ist, kann man auch runterfallen. Aber meistens geht es. Und nun macht man die Tür auf und schiebt sich in das Loch rein. Ganz so wie in einen Backofen. Das ist, was eine Schlafgelegenheit nennen. Und ich kann Ihnen bloß sagen, auf dem Heuboden ist es besser, auch wenn Mäuse da sind. Und am schlimmsten ist es im Sommer. Draußen sind 30 Grad und auf dem Herd war den ganzen Tag Feuer. Da ist es denn, als ob man auf den Rost gelegt würde. So war's, als ich nach Berlin kam. Aber ich glaube, Sie dürfen jetzt sowas nicht mehr bauen. Polizeiverbot. Ach, Frau Imme, die Polizei ist ein rechter Segen. Wenn wir die Polizei nicht hätten, und die sind auch immer so artig gegen einen, so hätten wir gar nicht. Mein Onkel Hartwig, wenn ich ihm so erzähle, dass man nicht schlafen kann, der sagt auch immer, kenn ich. Der Bourgeois tut nicht für die Menschheit und wer nicht für die Menschheit tut, der muss abgeschafft werden. Ja, dein Onkel spricht so. Und war es denn bei deinem Hofrat, wo du nun zuletzt warst, auch so? Nein, bei Hofrats war es nicht so. Die wohnten ja auch in einem ganz neuen Hause. Hofrats waren Trockenwohner. Und in dem, was jetzt die neuen Häuser sind, da kommen, glaube ich, die Hängeböden ja nicht mehr vor. Da haben sie bloß noch die Badestuben. Na, das ist aber doch ein Fortschritt. Ja, das kann man sagen. Badestube als Badestube ist ein Fortschritt. Oder wie Onkel Hartwig immer sagt, ein Kulturfortschritt. Hat meistens solche Wörter. Aber Badestube als Schlafgelegenheit ist kein Fortschritt. Gott, Kind, Sie werden dich aber doch nicht in eine Badewanne gepackt haben? Ich bewahre, das tun Sie schon der Badewanne wegen nicht. Da werden Sie sich hüten. Aber, Frau Imme, ich kann nur immer wieder sagen, Sie wissen nicht Bescheid. Sie hatten's gut, wie Sie noch unverheiratet waren. Und nun haben Sie es erst recht gut. Sie wohnen hier wie in einer kleinen Sommerwohnung. Und das ein bisschen nach Pferde riecht, das schadet ja nicht. Pferd ist ein feines und reinliches Tier und all seine Verrichtungen sind so edel. Man sagt ja auch, das edle Pferd. Und außerdem soll es so gesund sein, fast so gut wie Kuhstall, womit sie ja die Schwindsucht kurieren. Und dazu haben sie hier den Blick auf die Kugelakazien und drüben auf das Marinepanorama, wo man sehen kann, wie alles ist. Und dahinter haben sie den Blick auf die Kunstausstellung, wo es so furchtbar zieht, bloß damit man immer frische Luft hat. Aber bei Hofrats, diese Badestube. Gott, Hedwig, sagte Frau Imme, du tust ja, wie wenn es eine Mördergrube oder ein Verbrecherkeller gewesen wäre. Verbrecherkeller? Oh, Frau Imme, das ist ja gar nicht. Ich habe Verbrecherkeller gesehen. Natürlich bloß zufällig. Da trinken die Weißbier und spielen 66. Und in einer Ecke wird was ausbaldobert. Aber davon merkt man nicht. Und die Badestube, warum ist die dir denn so furchtbar, dass du dich ordentlich schudderst? Der Mensch muss doch am Ende baden können. Ach, was baden, natürlich. Aber eine Badestube ist nie eine Badestube. Wenigstens hier nicht. Eine Badestube ist eine Rumpelkammer, wo man alles unterbringt. Alles, wofür man sonst keinen Platz hat. Und dazu gehört auch ein Dienstmädchen. Meine eiserne Bettstelle, die abends aufgeklappt wurde, stand immer neben der Badewanne, darin alle alten Bier- und Weinflaschen lagen. Und nur drippten die Neigen aus. Und in der Ecke stand ein Bettsack, drin die Fräuleins ihre Wäsche reinstopften. Und in der anderen Ecke war eine kleine Tür, aber davon will ich zu Ihnen nicht sprechen, weil ich ein Widerwillen gegen Unanständigkeiten habe. Weshalb schon meine Mutter immer sagte, Hedwig, du wirst noch Jesum Christum erkennen lernen. Und ich muss sagen, das hat sich bei Hofrats denn auch erfüllt. Aber fromm waren die weiter nicht. Während Hedwig noch so weiter klagte, hörte man, dass draußen die Klingel ging. Und als Frau Imme öffnete, stand Rudolf auf dem kleinen Flur und sagte, dass er Vatern holen solle und Hedwigen auch, Mutter müsse weg. Na, sagte Frau Imme, dann komm nur, Rudolf. Nu iss erst ein Stück Streusel und bestell's nachher bei deinem Vater. Bald danach nahm sie denn auch den Jungen bei der Hand und führte ihn in das Nebenzimmer, wo die drei Männer vergnügt an ihrem Skattisch saßen. Ein großes Spiel war eben gemacht, alles noch in Aufregung. Robinson, als er Rudolfen sah, nickte ihm zu und sagte zu Imme, »Das ist ja der hübsche Junge, den ich vorhin auf dem Hof gesehen habe mit seinem Hub. Nice boy!« »Ja«, sagte Imme, »das ist unserem Freund Hartwig seiner.« Hartwig selber aber rief seinen Jungen heran und sagte, »Na Rudolf, was gibt's? Du willst mich holen? Du sollst aber auch noch eine Freude haben. Guck dir mal den Herrn da an, der dich so freundlich ansieht. Das ist Robinson.« »Hohoho! Na Junge, warum lachst du?« »Glaubst du es nicht, wenn ich dir sage, das ist Robinson?« »Ich bewahre, Vater, Robinson, den kenne ich. Robins Sohn hat einen Sonnenschirm und einen Lama. Und der ist auch schon lange tot. Unsere Landpartieler waren im Angesicht von Spindlers Felde nach dem Eierhäuschen zurückgekehrt und hatten sich hier an zwei dicht am Ufer zusammengerückten Tischen niedergelassen, eine Laube von Baumkronen über sich. Sperlinge hüpften umher und warteten auf ihre Zeit. Gleich danach erschien auch ein Kellner, um die Bestellungen entgegenzunehmen. Es entstand dabei die herkömmliche Verlegenheitspause, niemand wusste, was zu sagen, bis die Baronin auf den Stamm einer ihr gegenüberstehenden Ulme wies, darauf Wiener Würstel und daneben in noch dickeren Buchstaben das gefällige Wort Löwenbräu stand. In kürzester Frist erschien denn auch der Kellner wieder, und die Baronin hob ihr Seidel und ließ das Eierhäuschen und die Spree leben, zugleich versichernd, dass man ein echtes Münchner überhaupt nur noch in Berlin tränke. Der alte Berchtesgaden wollte jedoch nichts davon wissen und drang in seine Frau, lieber mehr nach links zu rücken, um den Sonnenuntergang besser beobachten zu können. Der sei freilich in Berlin ebenso gut wie woanders. Die Baronin hielt aber aus und rührte sich nicht. Was Sonnenuntergang, den sehe ich jeden Abend. Ich sitze hier sehr gut und freue mich schon auf die Lichter. Und nicht lange mehr, so waren diese Lichter auch wirklich da. Nicht nur das ganze Lokal erhellte sich, sondern auch auf dem drüben am anderen Ufer sich hinziehenden Eisenbahndamme zeigten sich allmählich die verschiedenen farbigen Signale, während mitten auf der Spree, wo Schleppdampfer die Kähne zogen, ein verblaktes Rot aus den Kajütenfenstern hervorglühte. Dabei wurde es kühl und die Damen wickelten sich in ihre Plaids und Mäntel. Auch die Herren fröstelten ein wenig, und so trat denn der ersichtlich etwas planende Woldemar nach kurzem Auf- und Abschreiten an das in der Nähe befindliche Buffet heran, um da zur Herstellung einer besseren Innentemperatur das Nötige zu veranlassen. Und siehe da, nicht lange mehr, so stand auch schon ein großes Tablett mit Gläsern und Flaschen vor ihnen und dazwischen ein Deckelkrug, aus dem, als man den Deckel aufklappte, der heiße Wrasen emporschlug. Die Baronin, in solchen Dingen die scharfblickendste, war sofort orientiert und sagte: »Lieber Stechlin, ich beglückwünsche Sie, das war eine große Idee.« »Ja, meine Damen, ich glaubte, dass etwas geschehen müsse, sonst haben wir morgen samt und sonders einen akuten Rheumatismus. Und zurück müssen wir doch auch. Auf dem Schiffe, wo solche Hilfsmittel, glaube ich, fehlen, sind wir allen Unbilden der Elemente preisgegeben.« »Und Sie konnten wirklich nicht besser wählen,« unterbrach Melusine, »schwedischer Punsch, für den ich ein Liking habe. Wie für Schweden überhaupt. Da Dr. Wrschewitz nicht da ist, können wir uns ungestraft einem gewissen Maß von Skandinavismus überlassen.« »Am liebsten ohne alles Maß,« sagte Woldemar, »so skandinavisch bin ich. Ich ziehe die Skandinaven, den sonst meist Begünstigten unter den Nationen, immer noch vor. Alle Länder erweitern übrigens ihre Spezialgebiete. Früher hatte Schweden nur zweierlei, Mut und Eisen, von denen man sagen muss, dass sie gut zusammenpassen. Dann kamen die Säckerheads-Tanstickers und nun haben wir den schwedischen Punsch, den ich in diesem Augenblick unbedingt am höchsten stelle. Jawohl, meine Damen.« »Und das Ihre,« sagte Melusine, »denn Sie sind doch der Schöpfer dieses glücklichen Moments. Aber wissen Sie, lieber Stechlin, dass ich in Ihrer Aufzählung schwedischer Herrlichkeiten etwas vermisst habe. Die Schweden haben noch eins, oder hatten es wenigstens. Und das war die schwedische Nachtigall.« »Ja, die habe ich vergessen. Es fällt vor meine Zeit.« »Ich müsste,« lachte die Gräfin, »vielleicht auch sagen, es fällt vor meine Zeit. Aber ich darf doch andererseits nicht verschweigen, die Lind noch leibhaftig gekannt zu haben. Freilich nicht mehr so eigentlich als schwedische Nachtigall und überhaupt unter anderem Namen.« »Ja, ich erinnere mich,« sagte Woldemar, »sie hatte sich verheiratet. Wie hieß sie doch?« »Goldschmidt. Ein Name, den man schon um Goldschmieds Töchterlein willen gelten lassen kann. Aber an Jenny Lind reichte allerdings nicht heran.« »Gewiss nicht. Und Sie sagten, Frau Gräfin, Sie hätten sie noch persönlich gekannt?« »Ja, gekannt und auch gehört. Sie sangen damals, wenn auch nicht mehr öffentlich, so doch immer noch in ihrem häuslichen Salon. Diese Bekanntschaft zählt zu meinen liebsten und stolzesten Erinnerungen. Ich war noch ein halbes Kind, aber trotzdem doch mit eingeladen, was mir allein schon etwas bedeutete. Dazu die Fahrt von Hyde Park bis in die Villa hinaus. Ich weiß noch deutlich, ich trug ein weißes Kleid und einen hellblauen Kaschmirumhang und das Haar ganz aufgelöst. Die Lind beobachtete mich und ich sah, dass ich ihr gefiel, wenn man Eindruck macht. das behält man. Und nun gar mit 14. Die Lind warf die Baronin etwas prosaisch ein, soll ihrerseits als Kind sehr hässlich gewesen sein. Ich hätte das Gegenteil vermutet, bemerkte Voldemar. Und auf welche Veranlassung hin, lieber Stechlin? Weil ich ein Bild von ihr kenne. Wir haben es, wie bekannt, seit einiger Zeit von einem unserer besten Maler auf unserer Nationalgalerie. Aber lange bevor ich es da sah, kannte ich es schon en miniature. Und zwar aus einer im Besitz meines Freundes Lorenzen befindlichen Aquarelle. Diese Kopie hängt über seinem Sofa, dicht unter einer Rubens'schen Kreuzabnahme, wenn man will, eine etwas sonderbare Zusammenstellung. Und das alles in Ihrer Stechliner Pfarre, sagte Melusine. Wissen Sie, Rittmeister, dass sich die Tatsache, dass sowas überhaupt in einem kleinen Dorfe vorkommen kann, Ihrem berühmten See beinahe gleichstelle. Unsere schwedische Nachtigall in Ihrem Rupiner Winkel, wie Sie selbstbeständig sich auszudrücken lieben, die Lind? Und wie kam Ihr Pastor dazu? Die Lind war, glaube ich, seine erste Liebe, sehr wahrscheinlich auch seine letzte. Lorenzen saß damals noch auf der Schulbank und schlug sich mit Stundengeben durch, aber er hörte die Diva trotzdem jeden Abend und wusste sich auch trotz bescheidenster Mittel das Bildchen zu verschaffen, fast grenzt es ans Wunderbare. Freilich verlaufen die Dinge meist so. Wäre er reich gewesen, so hätte sein Geld anderweitig vertan und die Lind vielleicht nie gehört und gesehen. Nur die Armen bringen die Mittel auf für das, was jenseits des Gewöhnlichen liegt. Aus Begeisterung und Liebe fließt alles. Und es ist etwas sehr Schönes, dass es so ist in unserem Leben. Vielleicht das Schönste. Das will ich meinen, sagte die Gräfin. Und ich danke es Ihnen, lieber Stechlin, dass Sie das gesagt haben. Das war ein gutes Wort, das ich Ihnen nicht vergessen will. Und dieser Lorenzen war Ihr Lehrer und Erzieher? Ja, mein Lehrer und Erzieher, zugleich mein Freund und Berater, der, den ich über alles liebe. Gehen Sie darin nicht so weit, lachte Melusine. Vielleicht, Gräfin. Oder sage ich lieber gewiss. Und ich hätte dessen eingedenk sein sollen, gerade heute und gerade hier, aber so viel bleibt. Ich liebe ihn sehr, weil ich ihm alles verdanke, was ich bin. Und weil er reinen Herzens ist. Reinen Herzens, sagte Melusine, das ist viel. Und Sie sind dessen sicher? Ganz sicher. Und von diesem Unikum erzählen Sie uns erst heute? Da waren Sie neulich mit dem guten Wrschowitz bei uns und haben uns allerhand Schreckliches von Ihrem misogynen Prinzen wissen lassen. Und während Sie den in den Vordergrund stellen, halten Sie diesen Pastor Lorenzen ganz gemütlich in Reserve. Wie kann man so grausam sein und mit seinen Berichten und Redekünsten so launenhaft operieren? Aber holen Sie wenigstens nach, was Sie versäumt haben. Die Fragen drängen sich ordentlich. Wie kam Ihr Vater auf den Einfall, Ihnen einen solchen Erzieher zu geben? Und wie kam ein Mann wie dieser Lorenzen in diese Gegenden? Und wie kam er überhaupt in diese Welt? Es ist so selten. So selten. Armgard und die Baronin nickten. Ich bekenne, mich quält die Neugier, mehr von ihm zu hören, fuhr Melusine fort. Und ist er unverheiratet? Schon das allein ist immer ein gutes Zeichen. Durchschnittsmenschen glauben, sich so schnell wie möglich verewigen zu müssen, damit die Herrlichkeit nicht ausstirbt. Ihr Lorenzen ist eben in allem, wie mir scheint, ein Ausnahmemensch. Also beginnen. Ich bin dazu besten Willens, Frau Gräfin. Aber es ist zu spät dazu, denn das helle Licht, das Sie da sehen, das ist bereits unser Dampfer. Wir haben keine Wahl mehr, wir müssen abbrechen, wenn wir nicht im Eierhäuschen ein Nachtquartier nehmen wollen. Unterwegs ist übrigens Lorenzen ein wundervolles Thema. Vorausgesetzt, dass uns der Anblick der Liebesinsel nicht wieder auf andere Dinge bringt. Aber hören Sie, der Dampfer läutet schon, wir müssen eilen. Bis an die Anlegestelle sind noch mindestens 3 Minuten. Und nun war man glücklich auf dem Schiff, auf dem Voldemar und die Damen ihre schon auf der Hinfahrt innegehabten Plätze sofort wieder einnahmen. Nur die beiden in ihre Plätze gewickelten alten Herren schritten auf Deck auf und ab und sahen, wenn sie vorn am Bugspriet eine kurze Rast machten, auf die vielen 100 Lichter, die sich von beiden Ufern her im Fluss spiegelten. Unten im Maschinenraum hörte man das Klappern und Stampfen, während die Schiffsschraube das Wasser nach hinten schleuderte, dass es in einem weißen Schaumstreifen dem Schiffe folgte. Sonst war alles still. So still, dass die Damen ihr Gespräch unterbrachen. »Armgard, du bist so schweigsam«, sagte Melusine. Finden Sie nicht auch, lieber Stechlin? Meine Schwester hat noch keine 10 Worte gesprochen. Ich glaube, Gräfin, wir lassen die Comtesse. Manchen kleidet es zu sprechen und manchen kleidet es zu schweigen. Jedes Beisammensein braucht einen Schweiger. Ich werde Nutzen aus dieser Lehre ziehen. Ich glaube es nicht, Gräfin. Und vor allem wünsche ich es nicht. Wer könnte es wünschen? Sie drohte ihm mit dem Finger. Dann schwieg man wieder und sah auf die Landschaft, die da, wo der am Ufer hinlaufende Straßenzug breite Lücken aufwies, in tiefem Dunkel lag. Urplötzlich aber stieg gerade aus dem Dunkel heraus ein Lichtstreifen hoch in den Himmel und zerstob da, wobei rote und blaue Leuchtkugeln langsam zur Erde niederfielen. »Wie schön«, sagte Melusine, »das ist mehr, als wir erwarten durften. Ende gut, alles gut, nun haben wir auch noch ein Feuerwerk. Wo mag es sein, welche Dörfer liegen da hinüber? Sie sind ja so gut wie ein Generalstäbler, lieber Stechlin, Sie müssen es wissen. Ich vermute Friedrichsfelde, reizendes Dorf und reizendes Schloss, ich war einmal da. Die Dame des Hauses ist eine Schwester der Frau von Hülsen. Ist es Friedrichsfelde?« »Vielleicht, gnädigste Gräfin, aber doch nicht wahrscheinlich. Friedrichsfelde gehört nicht in die Reihe der Vororte, wo Feuerwerke sozusagen auf dem Programm stehen. Ich denke, wir lassen es im Ungewissen und freuen uns der Sache selbst. Sehen Sie, jetzt beginnt es recht eigentlich. Die Rakete, die wir da vorhin gesehen haben, das war nur Vorspiel. Jetzt haben wir erst das Stück. Es ist zu weit ab, sonst würden wir das Knattern hören und die Kanonenschläge. Wahrscheinlich ist es Sedan oder Düppel oder der Übergang nach Alsen. Übrigens ist die Pyrotechnik eine profunde Wissenschaft geworden. Und es soll auch Personen geben, die ganz dafür leben und ihr Vermögen hinopfern, wie früher die Holländer für die Tulpen. Tulpen wäre nun freilich nicht mein Geschmack, aber Feuerwerk. Ja, unbedingt. Und nur schade, dass alle die, die damit zu tun haben, über kurz oder lang in die Luft fliegen. Das ist fatal. Aber es steigert andererseits doch auch wieder den Reiz. Sonderbar gefahrlose Berufe, solche, die sozusagen eine Zipfelmütze tragen, sind mir von jeher ein Greuel gewesen. Interesse hat doch immer nur das Wabank. Torpedoboote, Tunnel unter dem Meere, Luftballons. Ich denke mir, das Nächste, was wir erleben, sind Luftschifferschlachten. Wenn dann so eine Gondel die andere entert. Ich kann mich in solche Vorstellungen geradezu verlieben. »Ja, liebe Melusine, das sehe ich«, unterbrach hier die Baronin. »Sie verlieben sich in solche Vorstellungen und vergessen darüber die Wirklichkeiten und sogar unser Programm. Ich muss angesichts dieser doch erst kommenden Luftschifferschlachten ganz ergebens daran erinnern, dass wir heute noch wer anders in der Luft schwebt. Und zwar Pastor Lorenzen. Von dem sollte die Rede sein. Freilich, der ist kein Pyrotechniker.« »Nein«, lachte Woldemar, »das ist er nicht.« Aber als einen Aeronauten kann ich ihn beinahe vorstellen. Er ist zu Recht ein Excelsior, ein Aufsteigemensch, einer aus der wirklichen Obersphäre, genau von daher, wo alles Hohe zu Hause ist, die Hoffnung und sogar die Liebe. Ja, lachte die Baronin, die Hoffnung und sogar die Liebe. Wo bleibt aber das Dritte? Da müssen's zu uns kommen, wir haben noch das Dritte. Das heißt also, wir wissen auch, was wir glauben sollen. Ja, sollen. Sollen, gewiss. Sollen, das ist die Hauptsache. Wenn man weiß, was man soll, so findet sich's schon. Aber wo das Sollen fehlt, da fehlt auch das Wollen. Es ist halt der Glück, dass wir Rom haben und den Heiligen Vater.